Da ist es wunderbar, dass es die erfahrene und sehr gewissenhafte Dr. Juliette Gittinger, D.O., gibt. Dr. Gittinger spricht fließend Deutsch und Englisch und praktiziert seit über 20 Jahren in der Tampa Bay Area. In ihrer Praxis, die verkehrsgünstig gleich am Eastlake Boulevard zwischen Palm Harbor und Tarpon Springs liegt, behandelt die bordlizenzierte Fachärztin für Allgemeinmedizin jedermann von 6 Jahren an aufwärts. Besuchen Sie ihre neue und farbenfrohe Absolute Family Care Praxis im neuen Gebäude mit der Leuchtschrift Family Doc am Ende des Landsbrook Medical Centers entlang des Ridgeline Boulevards. Ridgeline Boulevard geht vom Eastlake Boulevard nach Westen ab. Wenn Sie die Riesenfahnenstange mit der US-Flagge erblicken, haben Sie Ihr Ziel schon fast erreicht. Sollten Sie Fragen haben oder einen Termin brauchen, rufen Sie Dr. Gittinger einfach an. 727-945-7122. Nochmals 727-945-7122. Auch unangemeldete Patienten sind willkommen und fast alle größeren Krankenversicherungen werden akzeptiert. Besuchen Sie auch Ihre Webseite www.absolutefamilycare.com für mehr Informationen. Seit 2007 in Palm Harbor, Florida. Im Eastlake Woodlands Shopping Center ist die Lagerhaus, Brauerei und Biergarten. Der österreichische Wirt Franz Rothschadl kommt aus jahrhundertealter Brauerei-Familientradition und hat weltweit schon 30 Medaillen, darunter allein 10 Goldmedaillen für seine Biere gewonnen. Franz kommt aus Österreich und führt die Gasthausbrauerei hier in Florida erstklassig weiter. Im Lagerhaus gibt's zu trinken und zu essen vom Allerbesten. Herzhafte Speisen, darunter deutsch-österreichische Spezialitäten wie Wiener und Jägerschnitzel, Wurst aus eigener Herstellung und echte italienische Pizza, die berühmte Braumeisterpizza. Im Lagerhaus gibt's das beste Bier weit und breit. Im Haus gebraut und frisch gezapft von Braumeister Franz. Fragen Sie auch nach wöchentlichen Speisespecials. Täglich geöffnet montags bis mittwochs 4.30 Uhr bis 10, donnerstags und freitags 11.30 Uhr bis 8 und samstags bis 10 und sonntags 11.30 Uhr bis 9 Uhr abends. 3438 Eastlake Business Road South, ganz nahe der McMullen Booth Road Überführung, wo Target und Publix im Eastlake Woodlands Shopping Center sind. 727-216-9682. 727-216-9682. Visit Austrian Run Lagerhaus Brewery and Grill in the Eastlake Woodlands Shopping Center in Palm Harbor, Florida. For the best beers brewed by Brewmaster Franz and pub foods along with Wiener and Jägerschnitzel and homemade sausages in the old country tradition. www.lagerhausbrewery.com lagerhausbrewery.com for info and daily opening hours. Don't forget, they also have their own wonderful pizza, Brewmaster Pizza, Italian style. And call them at 727-216-9682. 727-216-9682. Da

Und die erzählen sie dann ihren Freunden, ihren Kindern, ihren Geschwistern oder ihren Enkelkindern. Und wir hoffen, dass sie viel Freude haben bei den Geschichten, die unsere Mutter uns immer wieder erzählt hat und an die ich sie vor einigen Jahren dann erinnerte und danach fragte, nämlich die Geschichte des kleinen Max, ihres Häschens, ihres Kaninchens, des Weißen mit roten Augen und natürlich dem weißen kleinen Zwerghahn und wie gesagt dann noch einige Tiere mehr, wie ein riesengroßer Schäferhund, der aber ganz, ganz lieb war und mit dem meine Mutter groß wurde. So, viel Spaß wünschen wir Ihnen heute bei der Sendung. Bitte schauen Sie auch in unsere Besprechungen von neuen Filmen und neuen Theaterstücken und natürlich auch, was die Oper macht in diesem Jahr. Am Mikrofon Susanne Nielsen, die sich jetzt mit Anneliese Schmidt, unserer Mitarbeiterin und meiner Mutter, sehr, sehr angenehm unterhält. Haben Sie viel Spaß dabei. Ihre Susanne Nielsen. Viel Spaß. Sag mal, erzähl mir doch mal, du hast doch mal ein Häschen gehabt. Ja. Einen kleinen weißen Hasen. Ja. Wie bist du denn dazu gekommen? Meine Mutter hat mir den geschenkt. Wie alt warst du? Wie alt war ich? Vielleicht 10? Aha. Ich weiß nicht mehr so genau, 10 Jahre. Und zwar hat mein Vater mir heimlich ein Ställchen bauen lassen beim Schreiner. Ja. Und meine Mutter hat dann das Häschen da reingesetzt in das Stroh. Und dann haben sie mich gerufen, meine Eltern, komm doch mal her. Es war im Sommer, glaube ich, oder im Frühjahr wahrscheinlich. Also nicht so zu einem Geburtstag, sondern einfach so. Und dann bin ich gegangen und ich wusste nicht, was sie von mir wollten. Und dann habe ich das gesehen, der stand auf dem Balkon. Aha. Über dem Abfluss wohlgemerkt, denn irgendwie riecht das ja mit der Zeit dann auch nicht so ganz gut. Und dann hopste ein kleines weißes Häschen mit roten Augen in dem Stroh oben, aha, ganz klein. Aha. Ja, das war für mich nun etwas ganz Neues und ich musste natürlich erst mal zusehen, was macht man damit? Erstmal den Stall sauber machen, das war ja klar. Hast du ihn rausgenommen? Ja, sicher. Ich habe ihn auf den Arm genommen, auf den Schoß genommen. Ach, ich habe ihn so lieb gehabt. Und hast du ihn so gleich niedlich benannt oder haben die ihn dir benannt? Ich weiß auch nicht, warum. Also du ich hast ihn Max genannt? Max habe ich ihn genannt. Ja. Das war das Maxchen. Ja. Und dann musste ich ja erstmal sehen, was füttert man diesem Tier? Haben deine Eltern da keine Anleitung gehabt? Nein, ich weiß nicht. Ich habe mir das abgeguckt, wahrscheinlich. Ja. Waren noch andere Hasen? Die haben doch auch Hasen. Das kam später. Also erst stand der auf dem Balkon. Mhm. Aber mit der Zeit machte der keinen Wohlgeruch. Ja, zu nah an der Wohnung. Ja, ja. Und dann hatten wir, hinter dem Haus war ein großer Rasenplatz, wie gesagt, und rein eingerahmt mit einer großen Hecke. Wünsdorf bei Berlin, nicht? Wo ihr in Wünsdorf so bei Berlin, ja. Ja. Und im Parkring 6 hieß es. Ja. Und der rechteckige Rasenplatz hatte 6 Ecken. Also Ausbuchtungen. Und die waren für jede Familie gedacht, dass die sich dahin zurückziehen konnten. Liegestühle. Da war Bänke. Wir hatten eine grüne Bank. Mhm. Und Rosemarie und ich, wir saßen immer auf dieser Bank und dann kippte die auch mal um. Und wir hatten immer kaputte Knie, weil die in die Ritzen beim Umfallen in die Ritzen geraten sind, die Knie. Und dann waren die immer aufgeschlagen. Ja, und dann hat mein Vater mir hinter der Hecke, da habe ich so ein Gärtchen mir gemacht, so halbwegs zwischen Hecke und Kiefernwald. Ja. Also außerhalb des Parks? Ja, hinter der Hecke, ja, also von der privat. Wiese. Ja, ja. Ja. Ja. Und dann hat mein Vater mir einen bauen lassen, einen Stall, einen richtigen Stall mit zwei Stallungen Käfigen oder so. Ja. Und die waren so auf Brusthöhe. Und unten drunter war ein kleines Lagerchen, da hat mein Vater mir Holz drum nageln lassen, dass ich da das Futter und das Heu und das Stroh unterbringen konnte. Vor allem Heu und Stroh. Und absichern gegen Wildhasen, denn ich denke, da waren doch auch einige... Ja, da waren auch Wildkaninchen. Nö, das wohl nicht. Aber da haben sich dann Mäuse angesiedelt. Da hatte ich unten hübsche Feldmäuschen, die waren braun und nicht so grau, sondern braun mit einem dunkelbraunen Strich über den Rücken, den Rücken entlang. Und die nisteten da unten und da oben waren die Kaninchen. Aber das Futter wurde nicht zu viel weniger von den Mäusen? Nein, das habe ich nicht da reingetan, also, eigentlich nicht. Ja, nein, höchstens, wenn sie wenigstens vorbereitet hatte. Aha, also eher im Stroh gesessen oder unten. Ja. Und dann war bei einer anderen Familie ein Soldat, der war da Bursche, so nannte man die sich um die Uniformen und um das alles für den Herrn des Hauses kümmerten. Ja. Und der hat mir von sich aus immer einen Sack Stroh mitgebracht. Ach, das ist aber nett. Ja. Kam der vom Lande oder wo? Der wohnte auf dem Land, in der Nähe. Mhm. Auf dem Fahrrad hat er das immer gebracht. Also ich war gut versorgt und dann sind wir Kinder. Dann kamen mehr Ställe dazu von anderen Kindern. Und das war also ein reiches Kaninchenleben, was wir also da hatten. Sie haben woanders ihre Stelle gehabt oder auch auf gleich neben dann? Nee. Nein, auf ihrem Platz. Also, Also auch in also der Decke. Also das wurde Mode, dass man dann Kaninchen hielt. Ja. Und, aber keine Weißen oder waren die auch zum Teil? Nein, ich glaube, ich war die Einzige mit Weißen. Ja. Und das war also wirklich sehr niedlich. Und mein Mäxchen, der wurde natürlich groß und dick, weil er gut gefüttert wurde. Mhm. Und der war also gar nicht mal so freundlich. Der war halt wie ein richtiges Karnickelböckchen. Der klopfte immer mit der Pfote, mit dem Hinterlauf. Das war Kaninchenart oder Hasenart. Ja. Und dann antworteten die anderen zuweilen. Ja. Und wenn ich dann die Hände ausstreckte und mein Mäxchen aus dem Stall holen wollte, dann hat er geknurrt und mich auch schon mal gebissen. Und das war natürlich weniger schön, aber er war lieb. Und hast denn laufen und dann haben wir einen Zaun gehabt und den haben wir immer mitgenommen auf den Rasenplatz und haben den im Kreis herumgelegt und haben dann das Kaninchen da reingesetzt. Und das hatte natürlich Spaß, aber es durfte kein Gras fressen, was nass war. Mhm. Wenn also Morgentau, Kolik, dann das war nicht gut für den Bauch. Naja, und dann kam es schon mal vor, dass unser Hausmeister, Herr Kelch, mit der Tochter habe ich nichts gespielt, die Ulla Kelch war meine beste Spielkameradin. Naja, und der Herr Kelch kam manchmal morgens um 6 bei uns klingeln und sagte, dein Kaninchen ist draußen. Und zwar hat es sich durch den Maschendraht, der als Abschluss von dem Stall in der Türfüllung saß, durchgebissen. Mhm. Und zwar haben wahrscheinlich Wildkaninchen, sind die gekommen und wollten, und das Kaninchen hat Lust gehabt, rauszukommen und mit denen im Wald rumzuhüpfen wahrscheinlich. Mhm. Und dann war es weg. Aber er war immer in der Nähe. Ja, immer oder in der hat Nähe. Er den Wald gefunden? Nee, der ist in den Wald wahrscheinlich gelaufen. Und dann saß er auch wieder auf dem Rasenplatz nachher. Ja. Und dann habe ich ihn halt wieder reingetan. Mein Vater hat mir neuen Maschendraht davor gemacht. Und im Winter, wenn es kalt wurde, da hat mir das Vieh so leid getan. Das ist natürlich völlig falsch, denn die haben ja einen dicken Pelzmantel an. Ja. Und es hat mir so leid getan, dass mein Vater mir eine Glasscheibe vor die Schalltür montiert hat, damit der Wind nicht so da reinkam. Ja. Und Weihnachten, weiß ich noch, da habe ich immer extra viel schönes Stroh reingetan und Heu und alles, was die Kaninchen so mögen. Und er kriegte, das kaufte ich mir von meinem Taschengeld manchmal und die anderen auch. Wir Kinder sind dann immer in den nächsten Lebensmittelladen gegangen und haben uns Gemüse gekauft, also Karotten und was die sonst noch so mochten, ja. Kohl. Und dann, Kohl auch, doch, wahrscheinlich, ja. Aber vor allem Karotten. Und dann hörtest du immer, wenn die nagten mit ihren Zähnen an der Karotte, dann Es war immer nett, dann hatten die ein gutes Futter und haben sich gefreut. Naja, und dann habe ich den lange gehabt. Und meine Freundin, meine Schulfreundin Jutta, die hatte ein Kaninchenweibchen. Und hat gesagt, leih mir doch mal dein Max. Und wir wollen Nachwuchs. Ja, ja. Und tatsächlich bin ich dann mit Maxchen in der Hand, in der Korbtasche so, bin ich mit der Bahn nach Zossen gefahren in den nächsten Ort. Und der blieb natürlich nicht in der Tasche. Ich weiß, da waren andere Leute in dem Abteil. Und das Mäxchen kam aus der Tasche gehüpft, lief ans Fenster auf der Bank und hob sich auf zwei Beine. Und mit den Pfötchen hat er sich oben festgehalten am Fenster und hat rausgeguckt. Und die Leute? Die waren ganz überrascht. Die haben nicht geguckt und fand das lustig. Hast du gesagt, ich bringe ihn zum Decken? Ich weiß nicht mehr, ob ich da überhaupt was gejagt scheine. Naja, und dann habe ich ihn mitgenommen, das war nicht weit von der Bahn, wo meine Freundin Jutta Rehfeld wohnte. Und die hatte natürlich alles viel größer und schöner, der Stall und alles. Der Vater war nämlich Baumeister und die hatten immer viel Holz und der konnte das viel besser als wir. Ja. Und dann habe ich Maxchen der geliehen und bin weggefahren wieder zu nach Hause. Und nach ein paar Tagen habe ich gesagt, na, wie ist es denn geworden und gewesen? Und da hat die gesagt, ja, wird wohl funktioniert haben. Und dann habe ich mein Maxchen eines Tages wieder abgeholt. Und die sagte aber, schüttelte den Kopf und sagte, es tut sich nichts. Und dann war ich zwar enttäuscht, aber ich habe gesagt, das können wir ja nochmal wiederholen. Und eines Tages kam die Jutta zur Schule und hat gesagt, du, die haben Junge. Und zwar hatte die einen größeren Stall und die Karnickelmutter, die hat dann so viel Stroh in die Ecke gebracht und von dem Stall und festgeklopft und so. Und da kamen die erstmal gar nicht raus, nicht? Denn Kaninchen sind ja Höhlenbewohner, die machen ja die Nester eigentlich ja, unter ja. Tage. Also man konnte gar nicht sehen, dass da ein Nest war. Ja, ja. Und wie viel hatte sie? Ich glaube, die hatte 5 Junge und eins habe ich bekommen. Also ein kleines, ja. Ja. Ja, ja. War es denn weiß oder braun? Weiß. Das war auch weiß. Ja, es war auch ein weißes Kaninchen. Ach, hier war es auch ein weißes. Ja, Kaninchen. Ja, ja. Ja, ja. Also ja, ja. Zwei weiße. Naja, und dann habe ich das mit nach Hause genommen und da haben wir einen neuen Stall gebaut, der drüber saß auf dem anderen. Sein, ja. Und dann war Vater und Tochter da. Ja, und dann... Und wie hieß Tochter? Das weiß ich leider nicht. Ich glaube, Susi hieß die oder so. Könnte ja. sein, ja. Ja. Aha. Und dann Liesel hieß die. Aha. Liesel. Mhm. Und dann habe ich natürlich 2 Kaninchen zu füttern gehabt. Inzwischen war ja Krieg und es war gar nicht mehr so einfach. Also ich meine, Karotte kriegte man natürlich immer. Mhm. Aber es war nicht mehr so einfach alles. Mhm. Und... und dann eines Tages kam mein Vater oder irgendjemand, ich glaube der Herr Kelch kam wieder und war ganz traurig. Da hatte einer sich einen Weihnachtsbraten geholt. Beide Kaninchen waren weg und die Kaninchen der Nachbarn auch. Mhm. Also es war im Jahr, mitten im Krieg, ja. Ja. 40, 42 vielleicht, so ungefähr. Und was dann? Große Trauer. Ja, ich habe sehr getrauert, ja. Aber meine Mutter hat dann gesagt, ich, weißt du was, ich kaufe dir was anderes. Und da war eine Klassenkameradin von Rosemi und das war eine Bäckerei in Zossen. Und die hatten einen größeren Bereich hinterm Haus und hatten eine Hühnerzucht. Mhm. Und zwar Zwerghühnchen. Und da gibt es verschiedene Rassen und diese Zwerghühnchen, die waren klein und pummelig und hatten ganz kurze Füße. Beine sah man kaum, ja. Beinchen. Und das war ein weißer, wunderhübscher Hahn mit einem riesen Federbusch als Schwanz. Mhm. Und hatte eine graue Henne und eine schwarze kleine Henne. Also hat sie deine Mutter mitgebracht? Hat meine Mutter mir gekauft und mir auch nichts gesagt. Und eines Tages hat sie mir die gegeben. Jetzt war natürlich guter Rat teuer, denn jetzt brauchte ich einen anderen Stall. Und da hat mein Vater den großen Stall, also mit zwei Boxen, umgebaut. Da haben wir oben die Bretter, die Seitenbretter rausgenommen, sodass das ein rechteckiger, größerer Stall war. Aus zwei macht eins. Ja. Und da drunter war dann auch wieder Futterraum. Mhm. Und zwar unten, ganz unten, ohne irgendetwas, nur mit einem Türchen, weil die ja auch fressen mussten. Und damit die anderen Hühner, die anderen hatten alle große Hühner, denen nichts wegfraß. Ja. Mhm. Also haben wir alles im Stall belassen. Getrennt. Aber sie kriegten eine Leiter in den oberen Bereich, weil nämlich sie ja in ihren Stall mussten und da konnten sie nicht reinfliegen. So. Also sie mussten, da kriegt die, die das also war ein, auch raus aus dem ja, Stall. Natürlich. Ja. Ja, das ist doch schade, wenn Hühnchen nicht picken können. Ja, also sie durften raus auf die Fläche. Raus auf überall hin. Ja. Aber die gingen nicht weg, die waren immer zu dritt unter all dem anderen Hühnervolk, was inzwischen angeschafft war und waren immer reizend für sich, blieben auch zusammen und kamen wieder zurück. Und in der ersten Nacht sind sie in die Bäume geflogen, wussten nicht, wo sie hin sollten. Ja. Und dann habe ich sie immer eingesperrt vor meinem Schlafengehen. Ja. Und dann haben sie da reingefunden und das klappte dann ganz prima. Ja. Und ich habe immer, wenn ich Futter brachte, habe ich das unten reingetan, ganz unten. Mhm. Das war so wie eine Sandkiste, weil Hühner gerne sich scharren und auch mit Sand einpudern gewissermaßen gegen das Ungeziefer, das machen die auch. Aha. Und baden im Sand, wie Vögel. Ja. Und das war also ganz wunderschön. Jetzt war nur die Frage, was kann ich denen zu fressen machen? Ja. Also die anderen Leute hatten manchmal vom Bauern Körner, also Getreide oder irgendwas. Das hatte ich nicht, wir hatten keine Verbindung dahin. Und dann haben wir immer Kartoffeln, also bei uns zum Mittagessen haben wir immer Kartoffeln, und zwar Pellkartoffeln. Das war eigentlich früher nicht üblich, aber es war ja Krieg und wir mussten alles verwerten. Ja. Und dann haben wir Pellkartoffeln gemacht und in den Schalen von den Pellkartoffeln war immer noch so ein bisschen Kartoffel hängen geblieben. Hast du mit Kartoffeln ernährt? Aha. Mit Kartoffelpellen habe ich die ernährt und die haben das alles fein sauber rausgepickt, die Kartoffelstückchen, die da noch drin waren. Aha. Und dann dieser nette Mann, der immer mit Stroh kam, der hat mir auch schon mal eine Tüte mit Körnern mitgebracht. Mhm. Und das war wirklich sehr, sehr schön und harmonisch. Und mein Stall, der war zwar klein, passend für die Zwerghühner, aber die fremden großen Hühner, die fanden das so toll, die haben dann fremdgelegt. Die sind also in meinen Stall und haben riesengroß in einem kleinen Nest gesessen und haben ihre Eier bei mir gelegt. Sehr zur Freude der Nachbarn, die gerne die Eier. Naja, die haben natürlich gesucht und haben das dann auch rausgefunden, wo die hingegangen sind. Die haben aufgepasst. Hast du die Eier zurückgegeben wahrscheinlich? Ich weiß gar nicht. Vielleicht haben wir es auch behalten, wenn sie in unserem Nest gelegen haben. Aber die Leute haben auch ihre Hühner dann eingesperrt, bis sie ihr Ei gelegt hatten. So, und dann kam der Moment, wo wir am 18. April 1945, Rosemaries Geburtstag, auf die Flucht gegangen sind. Und ich hatte vorher meinen Vater gefragt. Also die gingen auf die Flucht? Du hattest deinen Vater gefragt, ob sie... Was mache ich denn mit den Hühnchen? Ja. Und da hat er nicht lange überlegt, hat gesagt, die nimmst du mit. Ach du liebe Zeit, wo tue ich die rein? Ja. Und dann habe ich... Ihr seid mit dem Auto geflohen, muss man dazu sagen, nicht mehr mit dem Zug. Also ihr hattet eigene Transport. Ja. Aber ein Lastwagen, wo wir Kisten und Kasten drauf hatten, auch Koffer und so. Und dann habe ich einen kleinen Stall gebaut, es war einfach eine Kiste, die man zumachen konnte, mit einer kleinen Stange. Und da haben die da brav drauf gesessen und haben immer auch gewackelt da drauf, dass sie sich festhalten konnten. Ja, ja. Und die haben wir tatsächlich bis an den Ort in Schleswig-Holstein, wo wir auf einem großen Gut Aufnahme fanden, haben wir die mitgekriegt. Das war das Torhaus in Neustadt. In Neustadt, in Schleswig-Holstein. Gut Plessen, ja. Nicht? War das? Ja, Gut Hasselburg hieß ja, das. Von Graf Plessen. Ja, ja. Graf Scheel Plessen hieß der. Mhm. Und zwar war das kein... Kann man sehen, in dem deutschen Film Der Campus wird dieses Schloss gezeigt. Ist wahr? Ja, das ist ein Teil ja. des... Und zwar kam das so, mein Vater hatte, weil mein Vater war ja Offizier und hatte bei seinen Soldaten einen jungen Mann, der, das war einer von den, wie hießen die noch schnell, eine große Familie. Mhm. Ach so, das war ein Fürst Fugger, mhm. einer von den Fuggern. Mhm. Und der hat zu meinem Vater gesagt, ich will versuchen, bei meinem Onkel, dem Grafen Scheel Plessen, Quartier für sie bekommen. Und das hat er auch geschafft. Und da seid ihr mit Großmutter und deiner Mutter und du und deine Schwester Rosemarie? Ja, und wir haben noch ein Mädchen mitgenommen, die von anderen zurückgelassen worden war zu Hause. Lina war das. Und wir sind alle dort angekommen. Und die Hühner haben eine Aufnahme gefunden in dem großen Hühnerstall der Gutsverwaltersfamilie, wo wir wohnten, im Torhaus nämlich. Kriegten wir zwei Zimmer. Und das war sehr schön. Und die Hühner haben da bestens Aufnahme gefunden, waren auch wieder immer zu dritt unterwegs. Und die hatten viel da, diese Leute. Mhm. Und ganz zum Schluss, als wir dann nach zwei Jahren wieder dort wegzogen und nach Wiesbaden zogen, da kurz vorher haben die unsere Hühner, haben sie den Hund auf unsere Hühner gejagt, also gehetzt und die haben meine Hühner gejagt und totgebissen, weil die nicht wollten, dass wir, das war natürlich ein bisschen spät, nicht? Noch kurz vor unserer Abreise, das war sehr schlimm und der Hahn hätte die Rasse verdorben. Das ist natürlich richtig. Aber das hat er ja zwei Jahre lang gemacht. Ja, eben. Also und kurz vorher, das ist ihnen dann eingefallen, dass sie das so machen, uns noch zu ärgern. Dann ohne Hühner umgezogen. Ja, Gott, ja, natürlich. Beiden, ja. Wir mussten sie ja sogar noch essen. Ach, ihr habt sie auch nicht. Ja, was sollten wir denn machen? Ja. Nicht? Ja. War ja Not am Mann. Ja, und ja. Ja, das war sehr, sehr schade. Und es war eine böse Tat. Mhm. Nicht? Und die eine Henne hatte übrigens auch noch gebrütet, so nach einem Jahr ungefähr. Das war sehr, sehr niedlich. Das waren ja Winzlinge von Küken. Ja. Nicht? Und die Eier, die waren nicht größer als ein Daumennagel, ungefähr. Und was habt ihr denn mit den Küken gemacht? Also die hat meine Großmutter. Meine Großmutter stammte vom Land und also das heißt, sie war ja aus Breslau und war ja natürlich lange Zeit Städte, aber sie wusste Bescheid mit allem, was vom Land kam. Und die konnte alles, meine Großmutter. Und dann hat sie die Hühnchen mit großer Freude aufgezogen. Da war ja genug Futter und Korn und sowas alles, was man brauchte. Und hatte immer die Kaninchen, die Hühnchen in ihrer Schürze. Und saß dann immer in der Sonne und die Küken waren in ihrer Schürzentasche. In der Schürzentasche. Und was ist aus ihnen geworden? Ich meine, du hast die sind groß geworden und waren ganz bunt. Ja, und haben die dann verschenkt? Oder waren das waren unsere Hühnchen. Aber du hast gesagt, deine Hühnchen wurden gegessen und totgehetzt. Nein, gegessen haben wir sie. Ja, aber nur die drei. Nur die drei. Und die anderen? Nein. Der Hund wusste schon, dass aber das fremde Hühner waren. Aber die anderen Hühnchen, die kleinen die Küken? Ja, was ist aus denen geworden? Weißt du das? Nee. Die haben wir wahrscheinlich geschlachtet. Die konnten wir ja nicht zurücklassen. Die Kleinen? Die Kleinen. Ja. Und die Großen waren tot. Ja. Aber die Kleinen waren da noch so klein, als deine Hühner getötet wurden? Gar nicht mal. Ja, aber ja, die blieben dann auch nicht. Also die haben quasi sich nur auf die Alten gestürzt, die Hunde. Ja. Hätten sie auf alle deine Hühner? Ja, natürlich. Ja, aber die anderen existierten noch, ja, aber die habt ihr nicht mitgenommen? Nee. Nein, wir haben keine mitgenommen, nein. Ja. Naja, das war Landleben, ja, und ihr zuckt ja in die Stadt. Ja, ja. Und in Wiesbaden in der Stadt kann man, glaube ich, keine Hühner halten. Nein, das war unmöglich. Erstmal konnten wir hier keine halten in der Stadt, aber nein, das war nicht gegeben. Es war auch kein Garten da oder irgendetwas, nicht? Mhm. Viele Leute haben noch Tiere gehalten, aber das ging natürlich nicht. Also, und da hatten wir auch andere Interessen. Keine Tiere mehr gehabt. Ja, nein. Ja. Naja, das ist eine schöne Kindheitserinnerung mit so kleinem Viehzeug, aber eben keine so richtige, also Hund und Katze oder so, sondern eher, also ihr hattet ja einen großen Hund, mit dem du ja groß geworden bist. Ja, das war der Klaus. Ja, das war ja ein Riesenschäferhund. Der Klaus war ein netter Kerl, wirklich. Und der hatte eine Ledermatte oder irgend so etwas, ja, und eine große Decke in einer Schrankecke vor unserem Kinderzimmer. Und der hat uns immer bewacht, der Klaus. Und eines Tages war ich allein und niemand da, der den Klaus ausführen konnte. Und dann hat meine Mutter gesagt, sei so gut und mach du das heute, führ den Klaus aus. Und wie alt warst du da? So war ich vielleicht 6 oder ja, so 6 Jahre wäre ich gewesen sein. Und der Klaus war mir ja vertraut, aber ich hatte immer Angst, wenn man anderen Hunden begegnete, die sich ja normalerweise beschnuppern und gar nicht böse sind aufeinander, ja, oder übereinander herfallen. Aber ich hatte Angst, dass das passieren würde. Und ich weiß noch, ich bin einem alten Herrn begegnet mit einem Dackel, der den auch ausführte. Und ich hatte solche Angst, habe ich zu dem gesagt, weiß ich noch ganz genau, können Sie nicht Ihren Hund wegnehmen, bitte? Ja. Und da hat er gelacht, warum denn, mein Kind? Und da habe ich gesagt, ja, die beißen sich vielleicht. Oh nein, hat er gesagt, die werden sich nicht beißen. Hat aber trotzdem seinen Hund weggenommen. Ja. Und zwar rührte meine Angst daher, wir haben mal in Schwerin gewohnt und hatten einen wundervollen Garten am See, am Schweriner See, aber außerhalb von unserem Wohnbereich. So, wir mussten also weit gehen, einen langen Weg, und da waren lauter Gärten, die da angrenzten an den Weg. Und da war ein bissiger Hund, und der hat unseren Klaus immer gebissen, wenn wir vorbeikamen, und hat ihm mal ein Ohr zerbissen. Und seit der Zeit hatte ich furchtbare Angst. Aber er hat nichts gemacht, oder hat er sich zurückgebissen? Nein, er hat... Das weiß ich nicht. Ja. Vielleicht hat er es versucht, aber ja. Er war so ein Lammfromm, war der Klaus. Mhm. Ja. Das war der Sohn einer Meldehündin, nicht? Hattest du mal erzählt. Es war aus der Familie der Meldehunde. Also dein Vater hatte im Ersten Weltkrieg einen Meldehund, und das war von deinem Vater der Meldehund, nicht? Ja, der war ihm zugeteilt. Ja. Und aus der Familie, die hat er nie aus den Augen verloren, hat er dann einen Welpen bekommen. Hatte er nicht dieser Meldehündin einen Lederschuh machen lassen? Ja, das stimmt. Ja. Das stimmt. Ja. Er war verwundet, die Hündin, ja, hat er einen Lederschuh machen lassen. Das ist wahr, ja. Ja, ja. Ja, ja. Na, siehst du, Tiergeschichten waren das. So, von Anneliese ich hätte ja jetzt Schmidt, geborene Volkheim. Was hättest du? Ich hätte jetzt noch eine Geschichte erzählt, aber ich weiß nicht, ob ich noch Zeit habe. Na klar, habe. Hast du, ja. Ja, also das war auch in Schleswig-Holstein. Obwohl wir auf dem Land dort waren, hatten wir doch Not, gewisse Dinge zu bekommen. Nämlich Fleisch kriegte man nicht viel, und wir hatten Verbindung zu einem Bauern, der sehr, sehr nett war. Der hat uns auch ab und zu gegen Zigarrenstumpen, die mein Vater noch hatte, hat er uns Milch gegeben oder irgendwas aus seinem Hof. Und der hatte eine große Schweinezucht. Und dann hat er meinen Vater gefragt, ob wir nicht ein Schwein mitfüttern lassen wollten. Und dann hat mein Vater gesagt, ja klar. Und dann kriegten wir andere Lebensmittelkarten, das war so üblich. Dann kriegte man eine Selbstversorger-Lebensmittelkarte. Das heißt, wir kriegten also dies und jenes nicht, weil wir das Schwein hatten. Das mussten wir angeben natürlich. Ja. Und der hat also vielleicht, nehmen wir mal an, 25 Schweine gehabt. Mhm. Und eins davon war unser Schwein. Ja. Und als wir nun von Hasselburg nach Wiesbaden zogen, musste dieses Schwein geschlachtet werden. Und das hat der Bauer uns auch gemacht. Mhm. Und hat uns auch noch das Schwein eingedost, sagte man, in Konservenbüchsen gemacht. Also konnten wir das Schwein in Konservenbüchsen mitnehmen. Ja. Ja. Und benannt hattet ihr es nicht? Das war nicht die Susi oder so? Nein, ich wusste gar nicht, welches das war. Ja, Gott sei Dank. Und dann hat er uns das geschlachtet. Das war ist eine große Arbeit, ein Schwein zu schlachten. Uh-huh. Und hat uns das eingedost. Und wie wir dann ankamen in Wiesbaden, wölbten sich die ganzen Dosen. Oh Gott. Ja. Alles war schlecht. Oh. Und dann musste mein armer Vater auf die Pirsch gehen und einen Metzger finden, auch wieder gegen Stumpen, Zigarrenstumpen wahrscheinlich, der alle Dosen aufmachte und uns das Fleisch, so wie es war, noch irgendwie... Vögelte vielleicht? Nein, also er hat Würste daraus gemacht. Wir hatten unendlich viele Leberwürste und Fleischwürste. Aber das konnte man noch essen. Ja, man konnte noch was daraus machen. Ja. Und die haben wir dann gegessen. Aber wir haben nun jeden Tag Wurst gegessen. Das war auch nicht. Und dann passierte Folgendes. Dieses Gebiet, wo der Bauer war und wo auch wir waren, war von Engländern besetzt. Mhm. Und die Engländer haben auch Gefangene, da war ein Gefängnis, Gefangene freigelassen, und diese Gefangenen wurden untergebracht in einer Kaserne und von den Engländern verwöhnt und versorgt. Mhm. Aber die kamen dann auf dumme Gedanken, die waren dann wohl genährt und lebten ohne arbeiten zu müssen, und die hatten Lust, die Leute zu ärgern. Mhm. Und haben sich gerecht natürlich für ihre Gefangenschaft. Für die Und haben Banden gebildet, die einbrachen in die Bauernhöfe und wo was zu holen war. Mhm. Und das passierte immer nachts. Und dann haben sie Kinder gehabt. Die Kinder haben sie durch die Luken in den Stall geschoben. Und die Kinder mussten dann die Tür von innen öffnen. Mhm. Und das ist auch bei dem Bauern Jöns, wo wir unser Schwein haben füttern lassen, gewesen. Und die Schweine waren gewöhnt, in einen Eichenwald zu laufen. Mhm. Und der nahe Eichenwald war dann im Herbst, war der voller Eicheln. Mhm. Und das haben die gefressen, das fressen Schweine gern. Und wie nun diese Banditen den Stall von innen aufmachten, was haben die Schweine gemacht, ob Tag oder Nacht, sind alle, wie sie da waren, weggelaufen. Also da konnten sie nichts klauen. Da konnten sie nicht hinterher, ja. Und wussten auch gar nicht, wo die waren. Ja. Und das war also eine große Geschichte im Dorf, ja, jeder wusste das und hat gelacht. Die haben kein einziges Schwein gefangen. Ja. Weil die Schweine ihren Weg kannten. Und das ist natürlich schön. Naja, ja, so. Damit ist unser Schwein erhalten geblieben, aber eben leider nicht zum bitteren Ende, nicht? Naja, interessant. Alles von Haustier bis Futtertier. Ja. Ja, danke schön. Also, das ist der Nachtrag zu den Zwerghühnern. Ja. Also zuweilen habe ich mein Hähnchen mit raufgenommen in unsere Zimmer. Da kriegt er seine Körner, die sehr rar waren, und es durfte keiner sehen, dass wir das hatten, die Körner. Und dann das hat war jetzt auf der Flucht, nicht? Ja. Oder war das war in Schleswig-Holstein, wo wir also Aufnahme gefunden haben. Und dann, mein Vater lag auf der Couch und wollte Mittagsschlaf halten, und dann habe ich das Hähnchen reingebracht, und dann kriegt er, wie gesagt, seine Körner. und hat die gepickt. Und dann war er also sehr wohl, er hat sich sehr wohl befunden, das haben wir richtig gemerkt. Und dann hat mein Vater, der immer der Stimmen so gut imitieren konnte, mhm, hat gekräht wie das Hühnchen, wie der Hahn. Mhm. Und dann haben die zwei um die Wette gekräht. Das kannst du dir überhaupt nicht vorstellen. Wir haben so einen Spaß gehabt. Ja, ja. Ja? Ja, ja, mein Vater hat ihn angeregt zum Krähen und der hat losgelegt. Ja. Und die Nachbarn? Keiner und weiß ich nicht, ob das jemand gehört hat. Ja, vielleicht, das konnte ja keiner verhindern. Nicht? Sag mal, hatte deine Schwester Tiere? Nein. Gar nicht. Ja, die hatte mal eine Katze. Ah ja. Ja, ja, ja. Die hat sie sehr geliebt. Ja. Ja. Und die Katze, die war uns zugelaufen, in den Keller eigentlich. Mhm. Und hat im Keller immer aber gesessen. Aber ich glaube, die hat kein gutes Ende gefunden. Und ich glaube, diese Geschichte lassen wir ja mal jetzt. Ja, ja, ja. Okay, naja, also von Krähen und Hähnen ist es auch viel interessanter. Danke. Ich darf mich bei Ihnen nochmal ganz herzlich fürs Zuhören bedanken. Ich möchte Ihnen ein schönes Osterfest wünschen, wenn Sie das dann feiern, und Ihnen natürlich hoffentlich einen ganz tollen Erzähltag selber mit den Ihren eigenen Lieben wünschen. Vielleicht haben diese Erzählungen in Ihnen einige der Geschichten aus Ihrer Kinderzeit wachgerufen und Sie erzählen sie jetzt unbedingt weiter. Das können Sie auch aufschreiben oder aufnehmen, wie wir das gemacht haben. Und wir hoffen, dass es Ihnen viel, viel Spaß gemacht hat, zuzuhören und Sie, wie gesagt, jetzt weitererzählen, was Sie gehört haben, oder auch andere zu unserer Sendung anregen. Sie wissen ja, Sie können uns immer wieder finden auf germanradioshow.com bzw. germanradioshow.blogspot.com. Wir erzählen Ihnen, was es an neuen Filmen gibt. Wir erzählen Ihnen, was es an neuen Theaterstücken gibt, an Florida Orchester-Konzerten oder auch wunderbare Opern, die Sie online oder auch in Persona sehen können. Ein tollen Ende bzw. einen tollen Ende des Tages wünschen wir Ihnen, eine tolle Woche und vor allem sehr viel Freude mit Kunst und Kultur, wie wir sie auch haben, und vor allem mit vielen, vielen Erzählungen, die aus den eigenen, aus der eigenen Feder stammen, aus dem eigenen Leben stammen. Das müssen Sie unbedingt selber weitergeben. Tschüss, tschau, auf Wiederhören, auf Wiedersehen und vor allem seien Sie nett zueinander. Wir wünschen Ihnen das. Ich bin Susanne Nielsen am Mikrofon mit unserem Team, mit Anneliese Schmidt, unserer Mitarbeiterin, und mit Renate Schauer und vielen anderen, die uns Anregungen zu neuen Büchern geben. Auch darüber können Sie bei uns lesen. Und Sie können natürlich wieder ins Kino gehen oder auch online sich alles Mögliche anschauen. Und wir möchten gerne, dass Sie das Leben genießen. Gehen Sie raus, gehen Sie in die schönen Parks. Und vor allem haben Sie viel, viel Freude mit den Ihren heute an diesem ganz tollen Tag. Am Mikrofon Susanne Nielsen und an der Redaktion bzw. An der Technik war natürlich unser Produzent Bill Davidson. Wir sagen tschüss, ciao, bye bye und tschüss. Sie finden uns, wo immer Sie auch sein mögen, im Internet unter www.germanradioshow.com. Das heißt, German Radio Show ist ein Wort, und lesen Sie uns auch auf www.germanradioshow.blogspot, das ist blogspot.com, germanradioshow.blogspot.com. Visit the German Knödel at 951 Central Avenue in downtown St. Pete, Florida. Enjoy schnitzel and wurst, including their tasty vegan wurst, served with sauerkraut, potato salad, or fries, and German beer and wine. Dine in or take out. Call 727-631-2106. Thank you.